Charles trat in die große Stube. Monsieur Boulanger zeigte ihm seinen Mann, der zur Ader gelassen werden wollte, denn er spüre ein Ameisenkribbeln am ganzen Körper. »Das wird mich reinigen«, erwiderte er auf alle Einwände. Bovary also gab Anweisungen, Binde und Schüssel zu bringen und bat Justin, sie zu halten. Dann zu dem bereits bleich gewordenen Dörfler: »Keine Angst, guter Mann.« »Nein, nein«, antwortete der, »machen Sie nur.« Und mit großschneuziger Miene streckte er ihm seinen dicken Arm entgegen. Unter dem Lanzettenstich schoss das Blut hervor und spritzte bis zum Spiegel. »Her mit der Schale«, befahl Charles. »Oha«, sagte der Bauer, »schaut aus wie eine kleine, sprudelnde Quelle. Und so schön rot ist mein Blut. Bestimmt ein gutes Zeichen, oder?« »Manchmal«, erklärte der Sanitätsbeamte, »spürt man am Anfang gar nichts, und dann kommt plötzlich die Ohnmacht, besonders bei kräftigen Mannsbildern wie dem hier.« Der Landmann ließ bei diesen Worten das Futteral fallen, das er zwischen den Fingern drehte. Mit einem Ruck seiner Schultern krachte er gegen die Sessellehne. Sein Hut fiel vom Kopf. »Ich hab's ja geahnt«, sagte Bovary und drückte den Finger auf die Vene. Die Schüssel in Justins Händen begann zu zittern. Seine Knie wankten, er wurde blass. »Meine Frau, wo ist meine Frau?« rief Charles. Mit einem Satz war sie die Treppe herunter. »Essig«, schrie er. »Ach du lieber Gott, gleich zwei auf einmal!« Und in seiner Aufregung hatte er Mühe, die Kompresse anzulegen. »Alles halb so schlimm«, sagte Monsieur Boulanger gelassen, während er Justin auffing. Und er setzte ihn auf den Tisch mit dem Rücken gegen die Wand. Madame Bovary machte sich daran, ihm die Halsbinde zu lockern. Die Bänder an seinem Hemd waren verknotet. Ein paar Minuten waren ihre schlanken Finger am Hals des Jungen beschäftigt. Dann goss sie Essig auf ihr Batisttaschentuch. Sie betupfte ihm leicht die Schläfen und blies sanft darüber. Der Fuhrknecht erwachte. Justins Ohnmacht aber dauerte an und seine Iris verschwanden im Augenweiß wie blaue Blumen in Milch. »Das hier«, sagte Charles, »sollte er besser nicht sehen.« Madame Bovary nahm die Schüssel. Um sie unter den Tisch zu stellen, bückte sie sich und machte eine Bewegung, bei der ihr Kleid, es war ein Sommerkleid mit vier Volants, gelb, lange Taille, weiter Rock, bei der ihr Kleid sich auf den Fliesen der Stube glockig um sie rundete, und da Emma in gebeugter Haltung ein bisschen schwankte und die Arme spreizte, fiel der bauschige Stoff hier und dort in sich zusammen, je nachdem, wie sie ihren Oberkörper drehte. Dann holte sie eine Karaffe Wasser und löste gerade den Zucker, als der Apotheker eintrat. Im allgemeinen Durcheinander war die Magd ihn rufen gegangen. Als er seinen Schüler mit offenen Augen dasitzen sah, schnappte er nach Luft. Anschließend lief er um ihn herum, musterte ihn von oben bis unten. »Narr«, sagte er, »kleiner Narr, wirklich, Narr mit vier Buchstaben, eine Lappalie, im Grunde so eine Phlebotomie, und ein Bursche, der vor nichts Angst hat, ein regelrechtes Eichhörnchen, das aus schwindelerregender Höhe Nüsse runterschüttelt. Na, und jetzt wahrlich kein Ruhmesblatt. Schöne Voraussetzung für einen, der Apotheker werden will. Du kannst unter ernsten Umständen vor Gericht zitiert werden, damit du den Richtern Aufschluss gibst. Und dann wirst du kaltes Blut bewahren müssen, vernünftig denken, dich als Mann erweisen, oder du stehst da als Dummkopf.« Justin antwortete nicht. Der Pharmazeut redete weiter. »Wer hat dich hergerufen? Ständig belästigst du, Monsieur und Madame. Außerdem bist du am Mittwoch unabkömmlich. Zu Hause warten 20 Leute. Ich habe alles stehen und liegen lassen, weil ich mich um dein Wohl sorge. Los jetzt, lauf! Warte auf mich und lass die Glasbehälter nicht aus den Augen.« Nachdem Justin seine Kleider in Ordnung gebracht hatte und fort war, unterhielt man sich kurz über Ohnmachten. Madame Bovary hatte noch nie eine gehabt. »Das ist erstaunlich für eine Dame«, sagte Monsieur Boulanger. »Zudem gibt es Leute, die sehr empfindlich sind. Ich habe bei einem Duell gesehen, wie einem Sekundanten schon beim Klicken der Pistolen, die geladen wurden, die Sinne schwanden.« »Mir«, sagte der Pharmazeut, »macht der Anblick des Blutes anderer gar nichts aus. Die bloße Vorstellung jedoch, mein eigenes könnte fließen, würde einen Schwächeanfall zur Folge haben, wenn ich allzu lange darüber nachdächte. Derweil schickte Monsieur Boulanger seinen Knecht mit der Ermahnung nach Hause, sich wieder zu beruhigen, denn schließlich habe man ihm seine Laune erfüllt. »Sie hat mir das Pläsier verschafft, Sie kennenzulernen«, fügte er hinzu. Und während dieses Satzes blickte er zu Emma. Dann legte er 3 Francs auf den Tischrand, grüßte nachlässig und ging. Bald war er jenseits des Flusses. Dieser Weg führte ihn zurück nach La Huchette. Und Emma sah ihn auf der Wiese, wo er unter den Pappeln dahinschritt, von Zeit zu Zeit langsamer wurde, wie einer, der nachsinnt. »Sie ist reizend«, sagte er sich. »Sie ist reizend, diese Arztfrau. Schöne Zähne, schwarze Augen, ein zierlicher Fuß und gut gewachsen wie eine Pariserin. Wo zum Teufel kommt die her? Und wo hat er sie aufgestöbert, dieser dicke Kerl?« Monsieur Rodolphe Boulanger war 34. Er hatte einen rohen Charakter und einen scharfen Verstand, pflegte regen Umgang mit Frauen und war darin äußerst versiert. Diese hier war ihm hübsch vorgekommen, also dachte er an sie und an ihren Mann. »Ich glaube, der ist sehr dumm. Sie hat ihn wahrscheinlich satt. Er hat schmutzige Fingernägel und einen 3-Tage-Bart. Während er zu seinen Patienten trappelt, sitzt sie zu Hause und stopft Socken und langweilt sich. Würde gern in der Stadt wohnen, jeden Abend Polka tanzen, armes Ding. Die japst nach Liebe wie ein Karpfen nach Wasser auf dem Küchentisch. 3 Schmeicheleien und sie wird dich anbeten, da bin ich sicher. Wäre zärtlich, bezaubernd. Ja, aber wie wird man sie hinterher wieder los?« Die Lästigkeiten des Vergnügens, die ihm düster schwanten, ließen ihn an seine Geliebte denken. Es war eine Schauspielerin in Rouen, die er aushielt, und als er bei diesem Bild verweilte, das ihm sogar in der Erinnerung Überdruss bereitete, »Ach, Madame Bovary«, dachte er, »ist viel hübscher, frischer vor allem. Virginie wird in letzter Zeit entschieden zu dick. Sie ist so stumpfsinnig mit ihren Freuden. Und dann noch ihre Leidenschaft für Krabben.« Die Felder lagen einsam da, und Rodolphe hörte nur das regelmäßige Klatschen der Gräser, die gegen seine Stiefel schlugen, und das Zirpen der Grillen im Hafer. Er sah Emma wieder vor sich, in der großen Stube, angezogen, wie er sie gesehen hatte, und er zog sie aus. »Oh, ich krieg sie«, rief er und zerschlug mit dem Stock eine Erdscholle vor seinen Füßen. Und sogleich prüfte er die politische Seite des Unternehmens. Er fragte sich, wo können wir uns treffen? Wie machen wir's? Ständig werden wir das Balg am Hals haben und das Dienstmädchen, die Nachbarn, den Mann, nichts als furchtbaren Ärger. »Ach was«, sagte er, »man vergeudet damit nur seine Zeit.« Dann grübelte er weiter. »Aber sie hat Augen, die bohren sich dir ins Herz. Und ihre blasse Haut, wo ich blasse Frauen doch so liebe.« Oben auf den Höhen von Argeil war sein Entschluss gefasst. »Jetzt müssen sich bloß noch Gelegenheiten finden. Nun, ich werde ab und zu vorbeischauen. Ich kann Ihnen Wild schicken, Geflügel. Ich lasse mir Blut abzapfen, wenn es sein muss. Wir werden Freunde. Ich lade Sie zu mir ein.« »Ja, aber natürlich«, setzte er hinzu, »bald kommt die Landwirtschaftsausstellung. Da wird sie hingehen. Ich laufe ihr über den Weg.« »So wird der Anfang gemacht, und zwar beherzt. Das ist am sichersten.« Und sie kam tatsächlich, die große Landwirtschaftsausstellung. Bereits am Morgen der Feierlichkeit unterhielten sich die Dorfbewohner auf ihrer Türschwelle über die Vorbereitungen. Der Frontgiebel des Rathauses war umrankt mit Efeu-Girlanden. Auf einem Anger hatte man ein Zelt errichtet für das Festmahl, und mitten auf dem Platz vor der Kirche sollte eine Art Bombarde das Eintreffen des Herrn Präfekten ankündigen und die Namen der preisgekrönten Landwirte. Die Nationalgarde von Büchy, in Yonville gab es keine, war angerückt und hatte sich mit der Feuerwehr vereint unter deren Hauptmann Binet. Er trug an diesem Tag einen noch höheren Kragen als sonst. In den Uniformrock gezwängt, war sein Oberkörper so steif und unbeweglich, dass die gesamte Lebenskraft seiner Person in die zwei Beine gerutscht schien, die sich im Takt hoben, zackig und stramm. Dazwischen Steuereinnehmer und Oberst eine Rivalität bestand, ließen alle beide, um die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, ihre Männer getrennt exerzieren. Man sah abwechselnd rote Epauletten und schwarze Brustharnische hin und her marschieren. Das Ganze nahm kein Ende und begann immer wieder von vorn. Nie zuvor war solcher Pomp entfaltet worden. Verschiedene Bürger hatten schon am Vortag ihre Häuser geputzt. Trikoloren hingen aus den halb geöffneten Fenstern, alle Wirtshäuser waren voll. Und die gestärkten Hauben, die goldenen Kreuze und die bunten Fichus leuchteten bei dem schönen Wetter weißer als Schnee, funkelten in der grellen Sonne und belebten durch ihre Farbtupfer die düstere Monotonie der Gehröcke und blauen Kittel. Die Bäuerinnen aus der Umgebung zogen beim Absitzen vom Pferd die große Nadel heraus, die ihr aus Angst vor Dreckspritzern geschürztes Kleid um den Körper zusammenhielt. Die Ehemänner dagegen breiteten zum Schutz ihre Taschentücher über die Hüte und klemmten sich einen Zipfel zwischen die Zähne. Die Menge strömte von beiden Dorfenden in die Hauptstraße. Sie schwappte aus den Gässchen, den Alleen, den Häusern. Und von Zeit zu Zeit hörte man den Türklopfer herunterfallen hinter den Bürgerinnen in Zwirnhandschuhen, die sich das Fest anschauen gingen. Am meisten bestaunt wurden zwei hohe, mit Lampions geschmückte Eiben links und rechts von einer Tribüne, wo die Honoratioren Platz nehmen sollten. Außerdem standen vor den vier Säulen des Rathauses vier lange Stangen und jede trug ein kleines Banner aus grünlicher Leinwand, verziert mit Beschriftungen in goldenen Lettern. Auf einem konnte man lesen »Hoch der Handel«, auf einem anderen »Hoch die Landwirtschaft«, auf dem dritten »Hoch die Industrie«, und auf dem vierten »Hoch die schönen Künste!« Der Jubel jedoch, der alle Gesichter strahlen ließ, verdüsterte offenbar Madame Lefrançois, die Wirtin. Sie stand auf ihrer Küchentreppe und brummte ins Kinn. So ein Blödsinn, diese Fetzenbude! Ja, glauben die wirklich, der Präfekt wird erfreut sein, dort zu essen, im Zelt wie ein Gaukler? Und dieser Unfug soll dem Wohl des Landes dienen!« Dafür hätte es keinen Sudelwirt aus Neufchâtel gebraucht. Und für wen? Für Kuhhirten habe nichts. Der Pharmazeut kam vorbei. Er trug einen schwarzen Frack, eine Nankinghose, Biberfellschuhe und ausnahmsweise einen Hut, einen flachen Hut. »Gehorsamster Diener«, sagte er, »verzeihen Sie, ich bin in Eile.« Und als die runde Witwe fragte, wohin er gehe, »Das kommt Ihnen seltsam vor, nicht wahr? Ich, der in seinem Laboratorium zurückgezogener lebt als die Ratte des guten Mannes in ihrem Käse.« »Was für ein Käse?« fragte die Wirtin. »Nein, nein, ist nicht wichtig«, erwiderte Homais. »Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, Madame Lefrançois, dass ich mich normalerweise zu Hause einschließe. Heute jedoch, angesichts der Umstände, muss ich doch wohl...« »Ach, Sie gehen auch dahin?« sagte sie verächtlich. »Ja, ich gehe hin«, entgegnete der Pharmazeut überrascht. »Bin ich denn nicht Mitglied im beratenden Ausschuss?« Mutter Lefrançois betrachtete ihn ein Weilchen, dann antwortete sie lächelnd. »Das ist etwas ganz anderes, aber was haben Sie mit Ackerbau zu tun? Sie kennen sich also darin aus?« »Selbstverständlich kenne ich mich darin aus. Ich bin doch Apotheker, das heißt Chemiker.« »Und nachdem die Chemie, Madame Lefrançois, die Erforschung der wechselseitigen und molekularen Wirkung aller Stoffe der Natur zum Gegenstand hat, folgt daraus, dass die Landwirtschaft in ihren Aufgabenbereich fällt. Und tatsächlich, Zusammensetzung der Düngemittel, Gärung der Flüssigkeiten, Analyse der Gase und Einfluss der Miasmen... Was ist das alles, frage ich Sie, wenn nicht schlicht und einfach Chemie?« Die Wirtin gab keine Antwort. Homais sprach weiter. Glauben Sie denn, um Agronom zu sein, müsse man eigenhändig die Erde pflügen oder das Federvieh mästen? Nein, man muss vielmehr den Aufbau der Substanzen kennen, um die es geht, die geologischen Schichten, die atmosphärischen Erscheinungen, die Beschaffenheit der Böden, Mineralien, Gewässer, die Dichte der verschiedenen Stoffe und ihre Kapillarität, was weiß ich. Und man muss alle Hygieneregeln gründlich beherrschen, um die Errichtung von Gebäuden, das Futter der Tiere, die Kost der Dienstboten zu steuern, zu kritisieren. Man muss außerdem, Madame Lefrançois, die Botanik beherrschen, die Pflanzen unterscheiden können, verstehen Sie, die heilkräftigen von den gefährlichen, welche sind die unergiebigen und welche die nahrhaften. Es ist gut, sie hier auszureißen und dort wieder anzusehen, die einen zu verbreiten, die anderen auszurotten. Kurzum, man muss sich in der Wissenschaft auf dem Laufenden halten durch Broschüren und Tageblätter, stets rege sein, um hinzuweisen auf Verbesserungen. Die Wirtin ließ den Eingang des Café Français nicht aus den Augen und der Apotheker fuhr fort: Gebe Gott, dass unsere Landwirte Chemiker wären oder wenigstens mehr auf die Ratschläge der Wissenschaft hörten. So habe ich selbst letzthin ein stattliches kleines Werk verfasst, eine Abhandlung von mehr als 72 Seiten mit dem Titel »Über den Cidre, seine Herstellung und seine Auswirkungen nebst einigen neuen Überlegungen zu diesem Thema«, und ich habe sie der Agronomischen Gesellschaft in Rouen geschickt, was mir sogar die Ehre eingetragen hat, als eines ihrer Mitglieder aufgenommen zu werden. Sektion Landwirtschaft, Abteilung Pomologie. Ja, und wäre meine Schrift in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Aber der Pharmazeut verstummte, denn Madame Lefrançois schien mit anderen Gedanken beschäftigt. »Schauen Sie doch«, sagte sie, »man begreift's nicht, so eine Sudelkneipe«, und mit einem Schulterzucken, das die Maschen ihrer Strickjacke über der Brust auseinanderzog, deutete sie beidhändig auf das Wirtshaus ihres Konkurrenten, aus dem Lieder schallten. »Übrigens macht das nicht mehr lange«, fügte sie hinzu, »in 8 Tagen ist alles vorbei.« Homais wich verdutzt einen Schritt zurück. Sie kam ihre 3 Stufen herunter und flüsterte ihm ins Ohr: »Was, Sie wissen's nicht? Er wird noch diese Woche gepfändet. Lheureux zwingt ihn zum Verkauf. Er hat ihn mit Wechseln erledigt.« »Welch grauenvolle Katastrophe«, rief der Pharmazeut, denn er fand für alle nur denkbaren Umstände stets passende Worte. Die Wirtin begann ihm die Geschichte zu erzählen, die sie von Theodore wusste, Monsieur Guillaumins Diener. Und obwohl sie Tellier verabscheute, tadelte sie Lheureux, er sei ein Schlitzohr, ein Kriecher. »Oh, aufgepasst«, sagte sie, »da drüben steht er unter der Markthalle. Er grüßt Madame Bovary und sie trägt einen grünen Hut. Ja, sie geht sogar am Arm von Monsieur Boulanger.« »Madame Bovary«, sagte Homais, »ich muss ihr schleunigst meine Verehrung bezeugen. Vielleicht erfreut es sie, einen Platz in der Einfriedung zu bekommen unter der Säulenhalle.« Und ohne auf Mutter Lefrançois zu hören, die ihn zurückruf und weitererzählen wollte, entschwand der Apotheker eiligen Schritts, ein Lächeln auf den Lippen und stolz wie ein Gockel, nach rechts und links Grüße verteilend und viel Raum ausfüllend mit den langen Schößen seines schwarzen Fracks, die hinter ihm herflatterten im Wind. Rodolphe, der ihn von weitem erblickt hatte, schlug ein rascheres Tempo an, doch Madame Bovary geriet außer Atem. Er ging also langsamer und sagte lächelnd in rohem Ton: »Ich will diesem feisten Kerl ausweichen, Sie wissen, der Pharmazeut.« Sie gab ihm einen Stoß mit dem Ellbogen. »Was soll das heißen?« fragte er sich, und im Weitergehen beobachtete er sie aus dem Augenwinkel. Ihr Profil war so ruhig, dass man nichts ablesen konnte. Es war klar umrissen im hellen Licht, unter dem Oval ihres Kapotthütchens, dessen fahle Bänder an Schilfblätter erinnerten. Ihre Augen mit den langen, geschwungenen Wimpern blickten geradeaus, und obwohl weit geöffnet, schienen sie über den Backenknochen ein wenig zu schlitzen, verengt wegen des Blutes, das sanft pochte unter ihrer zarten Haut. Ein leichtes Rosa schimmerte durch die Nasenwand. Sie neigte den Kopf zur Schulter und man sah zwischen den Lippen das Perlmutt ihrer weißen Zähne. »Verspottet sie mich?« überlegte Rodolphe. Doch Emmas Stoß war nichts als eine Ermahnung gewesen, denn neben ihnen ging Monsieur Lheureux, und von Zeit zu Zeit sagte er ein paar Worte, als wolle er ein Gespräch anknüpfen. »Ein prachtvoller Tag! Alle Welt ist draußen! Der Wind kommt von Osten!« Und weder Madame Bovary noch Rodolphe antwortete ihm, während er sich bei der leisesten ihrer Bewegungen näherte. »Wie bitte?« fragte er und mit der Hand an seinen Hut tippte. Als sie zum Haus des Hufschmieds kamen, bog Rodolphe, anstatt auf der Chaussee bis zur Absperrung weiterzugehen, plötzlich in einen Feldweg und zog Madame Bovary mit sich fort. Er rief, »Guten Tag, Monsieur Lheureux, auf Wiedersehen.« »Dem haben Sie eine Abfuhr erteilt,« lachte sie. »Warum?« erwiderte er, »soll man sich von anderen belästigen lassen?« »Und da ich heute das Glück habe, in Ihrer Gesellschaft zu sein,« Emma errötete. Er sprach seinen Satz nicht zu Ende. Nun redete er vom schönen Wetter und der Freude, durchs Gras zu laufen. Ein paar Margeriten waren nachgewachsen. »Was für entzückende Gänseblümchen,« sagte er. »Da können ja alle verliebten Frauen im Land das Orakel befragen.« Und er fügte hinzu, »Soll ich eins pflücken? Was meinen Sie?« »Sind Sie denn verliebt?« fragte sie ein wenig hüstelnd. »Ah, wer weiß«, antwortete Rodolphe. Der Anger füllte sich allmählich und die Hausfrauen rempelten mit ihren großen Regenschirmen, ihren Körben und ihren Sprösslingen. Oft musste man ausweichen vor einer endlosen Schlange von Landfrauen, Dienstmägden in blauen Strümpfen, mit flachen Schuhen, mit silbernen Ringen, und sie rochen nach Milch, wenn man in ihre Nähe kam. Sie hielten einander beim Gehen an den Händen und verteilten sich über die ganze Länge der Wiese, von der Espenreihe bis zum Festzelt. Doch nun war es Zeit für die Begutachtung, und die Landwirte traten einer nach dem anderen in eine Art Hippodrom, begrenzt mit einem langen, um Pfosten geschlungenen Seil. Hier waren auch alle Tiere, die Schnauzen dem Strick zugewandt und die verschieden geformten Gruppen unordentlich aneinandergereiht. Schläfrige Schweine gruben ihre Rüssel in die Erde, Kälber muten, Schafe blökten. Die Kühe, ein Bein angewinkelt, stellten auf dem Gras ihre Wänste zur Schau, käuten langsam wieder, blinzelten unter schweren Lidern inmitten der Fliegen, die sie umschwirrten. Fuhrknechte mit bloßen Armen hielten bäumende Hengste am Halfter, die aus geblähten Nüstern hinüberwieherten zu den Stuten. Diese blieben ganz friedsam, reckten die Köpfe mit den herabfallenden Mähnen, während die Fohlen in ihrem Schatten ruhten oder bisweilen an ihren Eutern nuckelten. Und aus dem beständigen Gewoge all dieser aneinandergedrängten Leiber sah man hier eine weiße Mähne, einer Welle gleich im Winde wehen oder dort spitze Hörner emporragen und die Köpfe von Männern, die herumliefen. Abseits, außerhalb der Schranken, 100 Schritt weiter, stand ein großer schwarzer Stier, der einen Maulkorb trug und in der Nase einen Eisenring und sich nicht stärker rührte als ein Bronzetier. Ein Kind in Lumpen hielt ihn am Strick.